Semis da Rolle mit dir verfüßt, die schöne Jungs, weg, durch so regale Jungs, der Loup, bitte, fass, oder Loup, bitte,